Erlauben Sie, Gnädigste, erlauben Sie, erlauben Sie«, wehrte Pjotr Petrowitsch ab. »Ich habe gar nicht die Ehre, Ihren Vater gekannt zu haben, wie Sie wohl wissen werden. Erlauben Sie, meine Dame.« Jemand lachte laut. »Und an Ihren ewigen Streitereien mit Amalia Iwanowna teilzunehmen, habe ich nicht die geringste Absicht. Ich bin in eigener Angelegenheit hergekommen und möchte sofort mit Ihrer Stieftochter Sofia Iwanowna, nicht wahr? So heißt sie doch, sprechen. Erlauben Sie, dass ich zu ihr gehe.« Und Pjotr Petrowitsch machte einen kleinen Bogen um Katharina Iwanowna und schritt in die entgegengesetzte Ecke, wo Sonja sich befand. Katharina Iwanowna blieb reglos stehen, wie vom Donner gerührt. Sie konnte nicht begreifen, wie Pjotr Petrowitsch die Gastfreundschaft ihres Papas leugnen konnte. Nachdem sie sich dies einmal in den Kopf gesetzt hatte, glaubte sie auch schon selber daran, heilig und unerschütterlich. Auch der geschäftliche, trockene Ton Pjotr Petrowitschs, in dem sogar etwas verächtlich Drohendes lag, machte sie betroffen. Und auch die anderen waren seit dem Erscheinen allmählich still geworden. Abgesehen davon, dass dieser nüchterne und ernste Mensch von der ganzen Versammlung scharf abstach, merkte man, dass er aus einem wichtigen Anlass hergekommen war und dass sich jetzt wohl etwas ereignen werde. Raskolnikow, der neben Sonja stand, wich zur Seite, um Pjotr Petrowitsch vorbeizulassen. Luschin schien ihn gar nicht zu bemerken. Einen Augenblick später erschien auch Lebesjetnikow auf der Türschwelle. Er trat nicht ins Zimmer herein, sondern blieb dort stehen und hörte mit sichtlichem Interesse zu, aber verwundert wie einer, der lange nicht begreifen kann, was er hört und sieht. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie vielleicht unterbreche, aber es ist eine wichtige Angelegenheit«, begann Pjotr Petrowitsch, ohne sich an einen Einzelnen zu wenden. »Und ich freue mich, ein größeres Publikum zu haben. Amalia Iwanowna, ich bitte Sie als Wirtin dieser Wohnung, mein folgendes Gespräch mit Sofia Iwanowna aufmerksam anzuhören. Sofia Iwanowna«, fuhr er fort, sich nun direkt an die äußerst erstaunte und im Voraus erschrockene Sonja wendend. »Von meinem Tisch im Zimmer meines Freundes Andrei Semjonowitsch Lebesjetnikow ist mit Ihrem Weggehen eine Banknote im Werte von 100 Rubel, die mir gehörte, verschwunden. Wenn Sie es auf irgendeine Weise wissen sollten und uns angeben könnten, wo die Banknote sich jetzt befindet, so versichere ich Ihnen mit meinem Ehrenwort und rufe alle als Zeugen auf, dass die Sache damit erledigt sein wird. Im entgegengesetzten Fall werde ich aber gezwungen sein, sehr ernste Maßnahmen zu ergreifen, und dann werden Sie es selbst verantworten müssen.«